Insider und seine Politik. Gemacht hat seinen Namen in unserer Republik. Schützt die SPD und schützt das System. Lass sie alle hoffen, auch wenn sie untergehen. Gott schützt Schröder und sein wunderbares Haar. Unsere Zukunft ist uns doch wieder egal. Das Volk geblendet mit einer großen Show. Der Schröder ist Kanzler oder so, zumindest so. Gott schützt Schröder, das demokratische Regime. Lass ihn ewig im Amt, als Kanzler war mir ihn. Gott schützt Frau Spiegel und die besseren Herren. Unsere Schuld am Völkermord wird niemals mehr verlieren. Gott schütze Friedmann und seine Superrat. Schenk ihm das Finanzamt von unserem kleinen Staat. Wir bezahlen noch immer für die Vergangenheit. Der Geldbeutel schrumpft, so schnell stellt man sich breit. Und nun übersehen, der Geldtransfer beginnt. Ein Überlebende, sofern sie das aussieht. Gott schütze Spiegel und seine Zentralrat. Schenk ihn ein langes Leben. Gott schützt unseren Gysi und seine SPD. Über seine Vergangenheit ist in den Medien nicht zu sehen. Gott schützt auch die Grünen und die Union. Die Europolitik bekommt bald ihren Lohn. Gott schützt sie alle und diese Scheißwahl.